Willkommen, Schwager. Glücklich heimgekehrt? Es mag jetzt auf dem Land noch kein Vergnügen sein. Bonjour, Claire. Sie verzeihen, wenn ich mir zur Beruhigung erst frage, ob hier im Hause etwas vorgefallen. Nun sprich, Doreen. Was tatet ihr die beiden letzten Tage? Was habt ihr angestellt? Wie geht es allen? Vorgestern blieb die gnädige Frau im Bett. Mit Kopfweh und mit hoher Fieberglut. Und Herr Tartuffe? Tartuffe? Dem geht es gut. Der ist wie immer rosig, rund und fett. Der arme Mann. Sie konnte in der Nacht nicht eine Viertelstunde Schlaf genießen, weil Schmerz und Fieber ihr nie Ruhe ließen. Wir haben immerfort bei ihr gewacht. Und Herr Tartuffe? Der saß wie eine Säule und aß. Rebhühner, gleich zwei Stück und dann noch eine halbe Hammelkeule. Der arme Mann. Erst als mit seinem Messer auf meinen Rat den Badersee bestellte, ihr zu Ader ließ, da wurde es besser. Und Herr Tartuffe? Benahm sich wie ein Held. Er aß zum Frühstück wie ein Kerngesunder. Und zum Ersatz für ihr vergossenes Blut trank er nachher vier große Glas Burgunder. Der arme Mann. Kurz, beiden geht es gut. Ich will zur gnädigen Frau. Sie soll erfahren, wie sehr besorgt sie um ihr Wohlsein waren. Adieu, die Herren. Das Mädchen macht sich Ihnen ins Gesicht ja lustig über Sie, Orgon. Ich will Sie nicht erzürnen, Schwager, doch... Ich kann's verstehen. Wann hat man solche Laune schon gesehen? Besitzt der Mensch denn magische Gewalt? Gehen Sie in der Verblendung... Schwager, halt! Er ist ein Mann... Ein Mann. Kurzum, ein Mann. Wer seinen Lehren folgt, der findet Frieden. Dem gilt die ganze Welt nur noch als Mist. Er hat mich frei gemacht von irdischen Bürden. Wenn Mutter, Weib und Kind mir sterben würden, ich lächelte dazu und bliebe kühl. Welch edles menschliches Gefühl. Sie müssten einen Mann auch lieben, Schwager, den Sie getroffen hätten, wie ich ihn. Bei jeder Messe lag er bleich und hager, zerknirscht mir gegenüber auf den Knien. Mit einer Inbrunst bat er, weint und flehte, dass alles rings die Köpfe nach ihm drehte. Ich bot ihm Geld. Die Summe war gering. Doch nur die kleinste Münze nahm er sich. Die Hälfte wäre schon zu viel für mich. Ich nahm ihn später dann zu mir ins Haus. Dem Himmel Dank, er ist für uns ein Segen. Denn alles sieht er. Meiner Ehre wegen bekümmert er sich selbst um meine Frau. Er warnt mich, schaut sie einer auch nur an und zeigt mehr Eifersucht als ich, ihr Mann. Besonders gegen sich ist er genau. Ach, hätten Sie ihn neulich nur erblickt, wie schwer er litt, weil er auf seinem Lager im Zorn beim Beten einen Floh geknickt. Sie sind nicht recht bei Troste, lieber Schwager. Erzähl mir hier solche Narretei, die bei Vernünftigen doch nur Lachen weckt. Das riecht verdächtig nach Freigeisterei. Sie sind ein wenig von ihr angesteckt. Und ich befürchte schon seit langer Zeit, es werde sich noch schwer an Ihnen rächen. So hört man euresgleichen immer sprechen. Ein jeder soll so blind sein, wie ihr seid. Dem falschen Helden gleichen diese Frommen. Von wahrhaft Tapfern habe ich nie vernommen, dass sie den Mut stets auf der Zunge tragen. Genauso sind es nicht die echten Frommen, die sich vor Heiligkeit fast überschlagen und brechen gleich nach allen Seiten aus. Doch nehmen Sie den edelsten Gedanken. Durch Übertreibung wird stets Tollheit draus. Dies alles nur so nebenbei, Verehrter. Nicht wahr? Sie sind ein Denker, ein Gelehrter. Und alle Weisheit wohnt in Ihrem Kopf. Gelehrter bin ich nicht und weit entfernt, mich mit dem Schein der Weisheit zu umkleiden. Ich habe, lieber Schwager, nichts gelernt, als echt und falsch genau zu unterscheiden. Nichts schätze ich höher als den wahrhaft Frommen. Vor solchen Menschen ziehe ich tief den Hut. Mir ist nie etwas Schöneres vorgekommen als eines reinen Glaubens stille Glut. Ja, das sind meine Leute, das sind Sitten, die können uns ein gutes Vorbild sein. Ihr Heiliger ist aus anderem Holz geschnitten, Sie preisen ihn, Sie glauben an den Mann. Ich fürchte nur, Sie blendet falscher Schein. Sind Sie jetzt fertig, Schwager? Ja. Als dann Ihr Diener. Halt, noch eins. Genug des Streits. Sie gaben dem Valeer, Mariannes Freier, Ihr väterliches Ja-Wort doch bereits. Und die Hochzeit war schon festgesetzt? Gewiss. Warum verschieben Sie die Feier? Ich weiß nicht. Sind Sie denn anderen Sinnes jetzt? Vielleicht. Sie haben vor, Ihr Wort zu brechen? Das sag ich nicht. Versprechen ist Versprechen. Erfüllen Sie's. Was hindert Sie daran? Tja. Adieu jetzt. Ich muss eilen. Mir scheint, die Hochzeit liegt noch sehr im Weiten. Ich will Valea schon immer vorbereiten. Marianne? Vater? Komm, ich möchte dir was sagen. Mein liebes Kind, du warst von jeher folgsam und bescheiden. Deswegen mochte ich dich auch immer leiden. Ergebenen Dank, dass Sie so gütig sind. Merk dir, um meine Liebe zu verdienen, tu immer das, was mich zufriedenstellt. Ja, lieber Vater, das verspreche ich Ihnen. Schön. Dann sage mir, wie dir Tartuffe gefällt, dass du ihn verehrst, dass du ihn liebst und ihn zum Mann begehrst. Ha? Was soll ich sagen? Wen soll ich verehren? Wen soll ich lieben und zum Mann begehren? Tartuffe! Das kann ich nicht. Er wird dein Mann. Das ist beschlossene Sache. Und da dein Herz sich... Holla, ein Spion. Die Neugier scheint ja dich, Dorin, ganz fürchterlich zu quälen, dass du uns hier belauschen kommst, mein Herz. Von dieser Heirat hörte ich schon erzählen. Ich weiß nicht, was Vermutung oder Scherz, doch habe ich weiter nicht darauf geachtet. Ich hab's als dumme Rederei betrachtet. Ja, ist das denn unglaublich? So zu fragen. Ich glaube nicht mal daran, wenn Sie es sagen. Nun, ich bekehre dich. Verlass dich darauf. Sie tischen uns hier Kindermärchen auf. Du wirst schon sehen, ob das nur Märchen sind. Lala. Schweig jetzt, Dorin. Marianne, ich spreche zu dir in vollem Ernst, mein Kind. Ha, glauben Sie es Ihrem Vater nicht? Er spaßt. Nein. Ziehen Sie ruhig ein Gesicht. Wir glauben's doch nicht. Das geht mir zu weit. Nun gut, wir glauben es also. Umso schlimmer für Sie. Mein Gott, da hält man Sie nun immer dem ganzen Aussehen nach für grundgescheit und dabei sind Sie so verrannt. Sei still. Du sprichst in einem Ton in letzter Zeit, den ich von dir nicht länger hören will. Ach bitte, gnädiger Herr, nur keinen Streit. Sie kriegten wirklich bessere Schwiegersöhne bei Ihrem Geld als diesen Bettler. Bitte, dass er so arm ist, ist an ihm das Schöne. Das eben macht ihn so verehrenswert und hebt ihn hoch empor aus unserer Mitte. Mit Hilfe meines Geldes aber kann er wiederholen, was man ihm entrissen. Es ist ein großes Lehngut, müsst ihr wissen. Er selber ist bekanntlich Edelmann. Er sagt es, ja. Zu echter Frömmigkeit passt aber dieses eitle Wesen nicht. Legt denn ein Mann, der sich dem Himmel weit auf Namen und auf Herkunft solch Gewicht? Sie müssen schließlich auch auf Anstand sehen und an die Folgen solcher Heirat denken. Gewisse Männer nicht zu hintergehen, ist eine Kunst, die keiner Frau gelingt. Und wer sein Kind in solche Lage bringt, muss einst für ihre Sünden gerade stehen. Ach, lassen wir die Schwätzerin, mein Kind. Dein Vater weiß schon, was sich für dich schickt. Zwar hat Valer bereits mein Wort. Doch heißt es, der Glücksspielteufel hält ihn eng umstrickt. Auch scheint er mir verdächtig freien Geistes. Ich habe ihn nie im Gotteshaus gesehen. Muss er denn stets zu ihren Zeiten gehen, wie andere tun, damit man sie bemerke? Dich habe ich nicht gefragt. Tartuffe indessen steht mit dem Himmel durch die frommen Werke auf bestem Fuß. Das ist das höchste Gut. Zum Hahnrei macht sie ihn. Du freche Dirne. Es ist Gewissenspflicht zu ihrer Rettung, alles zu versuchen. Was? Du verdammte Schlange, scheust dich nicht? Wie kann ein frommer Mann so sündhaft fluchen? Dein Maulwerk treibt die Galle mir ins Blut. Du bist jetzt mäuschenstill. Und damit gut. Nun also schön. Dann denke ich mir mein Teil. Denk meinetwegen, was du willst, nur schwatze mir nicht dazwischen, sonst... Zu deinem Heil, mein Kind, ist alles wohlbedacht. Oh, ich zerbeerze. Tartuffe ist kein galantes Bürschchen, nein, doch stattlich. Wie ein vollgefressenes Schwein. Und würde weiter keine Eigenschaft dich an ihn fesseln. Oh, die fällt hinein. Mich sollte an ihrer Stelle ungestraft kein Mannsbild gegen meinen Willen freien. Dem zeigt dich nach der Hochzeit ganz bestimmt, wie eine Frau für sowas Rache nimmt. Gilt mein Befehl denn wirklich gar nichts hier? Was ist denn los? Mit Ihnen rede ich nicht. Mit wem denn sonst? Ich rede bloß mit mir. Ich werde ihr bei Verletzung ihrer Pflicht jetzt immer eine tüchtige Schelle geben. Du musst dem Wunsch des Vaters Rechnung tragen. Mich leitet bei der Wahl nur das Bestreben. Du sagst ja nichts, Doreen. Ich hab mir nichts zu sagen. Was? Nicht ein einziges Wort? Ich bleibe stumm. Und ich hab drauf gewartet. Ach, so dumm. Mein Kind, ich sag es dir in aller Güte, du nimmst den Mann, den ich dir auserlesen. Ich würde ihn niemals nehmen, Gott behüte! Wie eine Pest ist dieses freche Wesen. Ich könnte mich im Zorn an ihr versündigen. Das Weitere will ich dir, mein Kind, nachher verkünden. Jetzt ist mein Blut zu heftig in Erregung. Ich mache mir draußen an der Luft Bewegung. Wie war's? Valet hat um sie angehalten, nicht wahr? Sie lieben ihn doch, oder nicht? Ach, pfui, Dorine, lass die dummen Possen. Warum hast du die Frage denn gestellt? Ich habe dir so oft mein Herz erschlossen. Du weißt, er ist mein Liebstes auf der Welt. Das Herz spricht manchmal anders als der Mund. Vielleicht ist doch Valet noch nicht der Rechte. Wie du nur sowas sagen kannst, du Schlechte! Du hast zu zweifeln wirklich keinen Grund. Nun gut, sie lieben ihn. Ich kann's beschwören. Und wie es scheint, liebt er sie ebenso. Ich glaube, ja. Ihr wollt euch angehören als Mann und Frau? Ach, wären wir dann froh. Wir ziehen uns schon mit List aus dieser Schlinge. Nur keine Angst. Da kommt der Freund Valet. Mein Fräulein, draußen hört man nette Dinge und mir ganz neu. Ich wunderte mich sehr. Was? Dass Tartüff ihr Gatte wird. Nun ja, das hat sich Vater in den Kopf gesetzt. Ihr Vater hat? Er war vor kurzem da. Ich hörte von der Sache auch erst jetzt. Ist das sein Ernst? Ja, sicher. Ernst genug hat er mir diese Absicht kundgetan. Und wie stehen Sie, mein Fräulein, zu dem Plan? Ich weiß es nicht. Die Antwort ist sehr klug. Sie wissen nicht? Nein. Nein? Was ist Ihr Rat? Ich rate Ihnen, diesen Mann zu freien. Das raten Sie? Ja. Wirklich? In der Tat. Die Wahl ist trefflich. Sagen Sie nicht nein. Ich werde Ihrem Rat nicht widerstreben. Das kostet Sie doch keine Überwindung. Nicht mehr als Sie, mir diesen Rat zu geben. Ich sehe es ja. Sie wünschen die Verbindung. Und Ihrem Wunsch gemäß will ich mich fügen. Sie haben keine Spur von echter Liebe je für mich empfunden. Ach Gott. Oh, bitte denken Sie das nur. Mit Recht. Doch dieses Herz, das Sie verwunden, kommt Ihrer Absicht noch vielleicht zuvor. Ich finde auch anderwärts sein wilges Ohr. Und das glaube ich gern. Sie sind bestimmt begehrt, ein Mann wie Sie. Nur keine Redensarten. Sie selbst bezeugen meinen mindern Wert. Doch weiß ich, in Paris ein Fräulein warten das, was ich hier verliere, meinem Herzen sehr gern ersetzt. Es braucht ein Wörtchen bloß. Dann ist ja der Verlust für Sie nicht groß. Sie werden ihn in kurzer Zeit verschmerzen. Ich will's versuchen. Wenn Sie einen Mann in seinem Selbstgefühl so bitter kränken, dann soll er auch nicht weiter an Sie denken. Wir trennen uns fürs ganze Leben. Ich weiß. Kann ein Mensch das fassen? Sind Sie vor Eigensinn denn ganz verdreht? Ich habe Sie zu lange zanken lassen. Ich wollte nur mal sehen, wie weit das geht. Hey, Herr Valet! Was willst du denn, Doreen? Ach, kommen Sie! Nein, ich bin zu gekränkt. Sie hat mich fortgeschickt mit kalter Miene. Los, los! Das wird nie wieder eingerenkt. Ach, dieser Herr mag mich nicht länger sehen. Da will ich lieber aus dem Zimmer gehen. Jetzt die! Wohin, Blass? Bleiben Sie doch da! Nein, nein, Dorine, lass mich bitte, ja? Mein Anblick fällt dir offensichtlich schwer. Ich werde gehen, dass sie nicht länger leide. Schon wieder! Teufel, hier geblieben, beide! Jetzt Schluss mit diesem Unsinn. Kommt hierher! Was hast du denn im Sinn? Was willst du machen? Nun, euch versöhnen mal vor allen Dingen. Ja, mussten Sie denn solchen Streit entfachen? Es lag ihr doch daran, mich aufzubringen. Und was hat sie auf einmal angewandelt? Ihr habt mich doch mit Absicht schlecht behandelt. Ihr beide seid verrückt. Ich weiß genau, Mariannes einziger Wunsch ist, Ihnen zu gehören. Er liebt nur Sie und will nur Sie zur Frau. Das kann ich auf das Sakrament beschwören. Und dieser Rat vorhin, was sollte der? Was brauchten Sie denn Rat bei solchem Schritte? Verrückt! Valet, jetzt reichen Sie die Hand mal her. Ja, Sie! Wozu? Und jetzt die ihre. Bitte. Was soll denn das? Mein Gott, nur dicht heran. Sie lieben sich, sie wissen selbst nicht wie. Ist das denn gar so fürchterlich für Sie? Sehen Sie mich doch ein wenig freundlich an. Ja, wenn... Verliebte Leute werden nie gescheit. Wir setzen alle unsere Kräfte ein. Ihr Vater spinnt. Er ist nicht mehr ganz richtig. Doch seien Sie still und bilden Sie zum Schein den tollen Plan. Das halte ich für sehr wichtig. Dann wird es Ihnen leichter, kurz vorm Ziel die Hochzeit immer wieder zu vertagen. Wer Zeit gewinnt, gewinnt bekanntlich viel. Doch darf man nie euch beieinander sehen. Valer, Sie gehen zu Ihren Freunden. Alle sollen für Sie beim Vater eine Lanze brechen. Wir stachen alle anderen auf und wollen auch mit der gnädigen Frau vertraulich sprechen. Doch gehen Sie jetzt. Sie da hinein, Sie dort hinaus, nicht hinterher. Oh, Marianne. Oh, Valer. Das Donnerwetter müsste mich erschlagen. Ich wäre ja der allergrößte Schuft, wollte ich hier etwa noch nach Rücksicht fragen. Jetzt mache ich meinem Herzen endlich Luft. Um Gottes Willen, Herr Dami, so seien Sie doch gescheit. Ihr Vater hat's gesagt, mehr aber nicht. Sie wissen ja, wie schnell sich sowas spricht. Doch bis es wahr wird, ist noch lange Zeit. Die Krallen stutze ich diesem tückischen Kater. Ein einziges Wörtchen flüstere ich ihm ins Ohr. Nur Ruhe! Den Tartüff und ihren Vater knöpft besser unsere gnädige Frau sich vor, denn die hat über ihn die größte Macht. Auf ihre Meinung ist er sehr bedacht. Wahrscheinlich ist der Kerl in sie verliebt. Das wäre... Für uns das Beste, was es gibt. Sie hat Tartüff durch mich hierher bestellt, um ihn mal gründlich auf den Zahn zu fühlen und seinen Heiratseifer abzukühlen. Der Diener ließ mich nicht zu ihm hinein. Doch gehen Sie jetzt. Ich warte auf ihn allein. Auf keinen Fall. Ich will die beiden hören. Was? Sie dabei? Ich rede keinen Ton. Bei Ihrem Hitzkopf? Ach, das kennt man schon. Das wäre das Mittel, alles zu zerstören. Ich werde leise wie ein Mäuschen sein. Zu dumm, da kommt er. Geht also schnell in diese Kammer. Was willst du, meine Tochter? Ihnen sagen... Großer Gott! Bevor du sprichst, nimm dieses Tuch als Hülle. Wozu? Bedeck damit das Busensfülle. Wo solche Dinge sich so offen zeigen, wird leicht der Mensch zum Sündenfall gebracht. Da müssen Sie wohl sehr zur Fallsucht neigen, wenn sowas solchen Eindruck auf Sie macht. Mir ist das Fieber fremd, das Sie verspüren. Ich bin ganz schwindelfrei. Ich könnte Sie sehen, vollkommen nackt vom Kopf bis zu den Zehen. Sie würden mich zu keinem Fall verführen. Beweise in deinen Reden bessere Zucht, sonst treibst du auf der Stelle mich zur Flucht. Ein Wort. Dann sollen meine schlechten Sitten dem frommen Herrn kein Ärgernis mehr sein. Die gnädige Frau kommt her und ganz allein. Sie lässt um meine Unterredung bitten. Oh, herzlich gern. Wann kommt sie denn? Ich glaube, sie zu hören. Jawohl, sie ist's. Dann will ich nicht mehr stören. Gnädige Frau, der Herr Tartüff erwartet Sie. Der Himmel halte allzeit jeden Schaden von Ihrem Leib und Ihrer Seele fern und überschütte Sie mit seinen Gnaden. So grüßt Sie der geringste Knecht des Herrn. Ein wahrhaft frommer Wunsch. Ergebenen Dank, mein Herr. Doch bitte setzen wir uns lieber. Wie geht es denn? Sind Sie noch immer krank? Oh nein, ich bin jetzt wieder frei vom Fieber. Ich sage nicht, dass ich durch mein Gebet dem Himmel dieses Wunder abgezwungen, doch habe ich stets, wenn ich zu Gott gefleht, um ihre Heilung hart mit ihm gerungen. Wie Sie sich sorgen, das beschämt mich sehr. Mein Leben gebe ich gern für Ihres her, wenn dies der letzte Weg zur Rettung bliebe. Sie machen mich durch so viel Nächstenliebe zu einer ewigen Schuldnerin von Ihnen. Ich tue nicht halb so viel, wie Sie verdienen. Es lag mir dran, mit Ihnen ohne Zeugen zu reden. Nun, Hier sind wir ungestört. So hat der Himmel mein Gebet erhört. Ihr Händchen hier. Oh. Gleich möchte ich aus dem vollen... Au, wie Sie drücken! Nur aus Sympathie. Ich habe Ihnen niemals wehtun wollen. Oh nein! Was suchen Sie auf meinem Knie? Ich fühle nur den Stoff. Wie glatt und weich. Nein, nicht. Da bin ich kitzlig. Der Kerl ist wohl nicht richtig. Die Spitze hier an Ihrem Busen ist ja spinnwebgleich. Gewiss. Doch jetzt zur Sache. Ich will Klarheit. Mein Gatte, heißt es, zieht sein Wort zurück und gibt Marianne Ihnen. Ist das Wahrheit? Nun ja, er sprach davon in letzter Zeit. Doch daran liegt mir nichts, wie ich gestehe. Von einem anderen Bund als dieser Ehe erhoffe ich mir die höchste Seligkeit. Sie meinen, dass Sie nach dem Himmel trachten? Ich trage ein Herz von Stein in meiner Brust. Nach Ihren Reden glaubte ich, Sie verachten die sündige Welt und Ihre eitle Lust. Erst dachte ich... Meiner Liebe süßes Leiden hab Satan angefacht in meinem Herzen und ich war fest entschlossen, sie zu meiden, um mir mein Seelenheil nicht zu verscherzen. Dann aber kam mir plötzlich die Erkenntnis, dass diese Leidenschaft von Sünde frei, dass sie mit Ehrbarkeit vereinbar sei und dies ermutigt mich zu dem Geständnis. Ich weiß. Es ist sehr kühn, so viel zu wagen und Ihnen meine Liebe anzutragen. Der Mann ist toll. Ja, ist denn das zu glauben? Ein Liebesantrag. Ich bin wie erschlagen. Mein Herr, es wäre künftig doch wohl gut, Sie nehmen dieses Herz in bessere Hut und überlegten vorher, was Sie sagen. Sie sind ein frommer Mann und denken dran... Ein frommer Mann ist immer noch ein Mann. Wer Sie so sieht, so schön, so ohne Mängel, der überlegt nicht erst, der ist im Bann. Ich weiß... Von mir hört sich das seltsam an, doch wie gesagt, ich bin ein Mensch, kein Engel. Ist mein Gefühl für Sie verdammenswert, so auch Ihr Reiz, der mich dazu getrieben, denn seit Ihr holder Anblick mir beschert, beherrschen Sie mich ganz, muss ich Sie lieben. Sie sind ganz sicher, dass ein Bund mit mir nie Ihre Ehre, Ihren Ruf gefährdet. Ich bin kein Damenheld, kein Kavalier, der unbedacht und eitel sich gebärdet. Ein frommer Mann verheimlicht seine Glut. Er darf sein Glück von niemand offenbaren. Und was er tut, den eigenen Ruf zu wahren, kommt immer auch dem Ruf der Frau zugut. Wie, wenn ich nun im Innersten empört dem Gatten sagte, was sie für mich fühlen. Ich glaube, es genügt, dass er dies hört, um seine Freundschaft gründlich abzukühlen. Das werden Sie nicht tun. Sie sind zu gut. Sie können nicht so unbarmherzig sein. Der Mensch ist schwach. Und meine Liebesglut, die Sie beleidigt, würden Sie verzeihen, sähen in den nächsten Spiegel Sie hinein. Ich bin doch auch nicht blind. Und Fleisch und Blut. Jetzt wird die Sache mir doch bald zu dumm. Der Mensch kriegt sie am Ende doch noch rum. Nicht jede Frau verziehe solch Betragen. Doch ich will gnädiger sein, als Sie verdienen. Oh. Ich werde meinem Mann kein Wörtchen sagen, nur fordere ich einen Gegendienst von Ihnen. Hm? Sie müssen ohne jede Hinterlist Mariannes Heirat mit Valère empfehlen und offen darauf verzichten, das zu stehlen, was längst das Eigentum des anderen ist. Und... Nein, das soll die ganze Welt erfahren! Ich war dort drin, ich hörte jedes Wort. Der Himmel selber wies mir diesen Ort. Ich zeig dem Vater jetzt im wahren Licht den Schuft, der Ihnen hier von Liebe spricht. Nein, Dami. Wenn er ernstlich in sich geht und sich in Zukunft bessert, mag's genügen. Ich hab's versprochen, straf mich doch nicht lügen. Mir liegt nichts daran, dass ein Skandal entsteht. Die Sache ist für eine Frau zu dumm, um ihres Gatten Ohr damit zu kränken. Sie haben Ihre Gründe, so zu denken. Ich sehe es anders an und weiß warum. Zu lange schon ist er uns im Gehege. Treibt er mit unserem Vater seine Possen, steht er Valers und meinem Glück im Wege. Dami! Nein, alles Reden ist vergebens. Ich kann mich nicht nach Ihren Wünschen richten. Viel lieber möchte ich auf ein Jahr des Lebens, als auf die Rache an dem Kerl verzichten. Da kommt der Vater. Heute oder nie reiß ich des Heuchlers heiligen Schein in Fetzen und dann... Ich fliehe mit Entsetzen! Wenn du nicht schweigst, zerstörst du meinen Plan und dein und deiner Schwester Glück. Was ist? Hier ist geschehen ein tolles Stück. Tartuffe, mon père, bemüht sich als Galan um deiner Gattin Gunst. Sie wollte zwar in ihrer Herzensgüte darüber einen dichten Schleier ziehen, doch ich darf diese Frechheit nicht verteidigen. Vor Ihnen schweigen hieße Sie beleidigen. Oh Gott, ist es zu glauben, was er spricht? Ach, Bruder, ja. Ich bin ein Bösewicht, ein Rabenmaß, ein Frevler, ein Verbrecher. Nie sah die Sonne einen ärgern Schächer. Mein Leben ist ein Sumpf voll ekler Gräuel, ein Höllenpfuhl, ein wüstes Sündenknäuel. Es ist beschlossen in des Himmels Rat, mich jetzt zur Strafe hart dafür zu peinigen. Man zeihe mich der schwersten Missetat, ich werde nicht versuchen, mich zu reinigen. Ja, glauben Sie ihm. Lassen Sie mich schimpflich wie einen Hund aus Ihrem Hause jagen. Die größte Schande will ich gern ertragen. Sie ist für mich noch immer viel zu glimpflich. Dami, du elender Verleumder! Ziehst mit frechen Lügen die Tugend dieses edlen Mannes in den Schmutz? Wie sollte so ein Gaukelspiel genügen? Schweig! Er steht in meinem Schutz. Nein, lassen Sie ihn ruhig weitersprechen und nehmen Sie nur alles gläubig hin. Warum bezweifeln Sie denn mein Verbrechen? Was wissen Sie, wozu ich fähig bin? Mich hält die Welt für einen Ehrenmann. In Wahrheit bin ich abgrundtief gesunken. Nennen Sie mich, teurer Dami, nur immer Verräter, Trebernfresser, Schelm, Halunken, Dieb, Räuber, Mörder. Schmähen Sie mich noch schlimmer. Ich sehe es als gerechte Buße an. Und in den Staub gekrümmt, trage ich geduldig jedwede Schmach. Denn ich bin schuldig. Schuldig. Nein, Bruder, nicht. Verleumder, blutet dir das Herz nicht? Wie Sie geben her darauf? Still, Lümmel! Bruder, bitte, stehen Sie auf. Verruchter, aber ruhig! Ich bin außer mir! Halt's Maul, sonst trete ich dir die Rippen ein. Oh Gott, geraten Sie doch nicht in Hitze. Viel lieber leide ich selbst die ärgste Pein, als dass man ihm um mich den Nagel ritze. Du Undankbarer! Auf den Knien flehe ich, gewähren Sie ihm Gnade. Oh, was sehe ich? Wie gut du bist, mein Freund. Das still! Keinen Ton! Was dich zum Angriff trieb, das weiß ich schon. Ihr hasst ihn alle. Unaufhörlich hetzen Frau, Kinder und Gesinde gegen ihn. Mit 1000 Mitteln sucht ihr durchzusetzen, dem Frommen meine Freundschaft zu entziehen. Je mehr ihr aber treibt, ihn zu entfernen, je mehr denk ich, wie ich ihn halten kann. Ich geb ihn meiner Tochter jetzt zum Mann. Dann werdet ihr den Hochmut wohl verlernen. Sie wollen sie zu dieser Ehe zwingen? Ja, heute noch, um euch in Wut zu bringen. Ich verstoße, ich enterbe dich und gebe meinen Fluch dir obendrein. Oh. Er ist entflohen. Dem Himmel Dank. Mir kommen gleich die Tränen blank. So schmählich einen frommen Mann zu kränken. Oh, Bruder, wüssten Sie, wie es mich schmerzt, dass er mich so bei Ihnen angeschwärzt? Nicht doch. An diesen Undank nur zu denken, verursacht meiner Seele solche Pein. Mich schaudert. Oh. Das Herz will mir verzagen. Die Zunge stockt. Ich sterbe, lieber Bruder. Oh, warum habe ich das verwünschte Luder nicht gleich hier auf der Stelle totgeschlagen? Ich stifte hier nur Zwietracht. Wie ich sehe, da scheint es mir das Beste, wenn ich gehe. Bruder, ist das Ihr Ernst? Von Hass verführt. Verdächtigt man bei Ihnen meine Treue? Und wenn? Mein Herz wird davon nicht berührt. Ganz sicher macht man den Versuch aufs Neue. Und lassen Sie sich heute auch nicht beirren. Schon morgen glauben Sie vielleicht daran. Nein, ach, eine Frau, mein Bruder, kann nur allzu leicht dem Mann den Sinn verwirren. Mir nicht. Drum gehe ich lieber. Mit dem Scheiden nehme ich dem Hass der andern Grund und ziehe. Nein, nein! Doch, doch. Hier steht mein Leben auf dem Spiel. Ja, dann. Dann muss ich eben weiterleiden. Doch, falls Sie wünschen. Ach! Gut, abgemacht. Ich fliehe nun künftig Ihrer Gattin Pfade. Nein, gehen Sie nur recht oft zu ihr. Nein. Jetzt gerade. Vor Ärger soll die Bande da vergehen. Oh. Man muss euch jederzeit beisammen sehen. Wie? Und halt, ich weiß noch eine größere Kränkung. Sie ganz allein, Tartüff, setz ich zum Erben ein. Wie? Ich eil und übertrage das, was mein, sofort an Sie, durch feierliche Schenkung. Was Gottes heilger Wille ist, geschehe. Der arme Mann. Jetzt schnell den Schein geschrieben. Ihr sollt vor Wut zerplatzen, meine Lieben. Mein Herr Tartüff, ich will nicht forschen, was sich zugetragen, sei es wie es sei. Das Schlimmste wäre dies, dass Dami vom Zorne sich verführen ließ und ihnen Unrecht tat mit seinen Klagen. Ein Christ, dem solches widerfährt, verzeiht's und führt den Sohn ins Haus zurück. Ach, leg es nur an mir, Cleon, dann herzlich gern. Ich habe keinen Groll auf ihn. Vergeb ihm alles, tadel ihn nicht, so wahr ich lebe, und ihm zu helfen wäre mein höchstes Glück. Doch leider darf ich's nicht, des Himmels wegen. Wenn Dami wiederkäme, müsst ich weichen, denn nun nach seiner Tat, die ohnegleichen, wird unser Umgang Ärgernis erregen. Bei Gott! Da nehmen doch die Leute an, es sei die pure Schlauheit, was mich triebe. Aus Schuldbewusstsein zeigt ich für den Mann, der mich verklagt, so große Nächstenliebe. Der schont ihn bloß, so hieß es dann, weil er damit sein Schweigen zu erkaufen glaubt. Herr, diese Reden klingen sehr geschraubt und Ihre Gründe holen Sie weit her. Verlangt denn etwa Gott von Ihnen, sich einer tollen Laune zu bequemen und das, was Sie doch rechtens nicht verdienen, von Damis Vater zum Geschenk zu nehmen? Mein Herr, die Menschen, die mich kennen, werden nie glauben, mich verleite Eigennutz. Für mich sind alle Schätze dieser Erden mit ihrem eitlen Schein nur ekler Schmutz. Wenn ich vorhin des Vaters fromme Spende nicht auszuschlagen mich entschlossen habe, so nur, weil ich gefürchtet, diese Gabe geriete sonst vielleicht in falsche Hände. Herr, lassen Sie die zarten Skrupel fahren, die einen Erben sehr verstimmen können. Sie sollten sich die Sorge um ihn ersparen und ihm sein Gut trotz der Gefahren gönnen. Gehen Sie, Sie frommer Herr Tartüff. Dann werden wir daraus ersehen... Mein Herr, es ist 3:30. Um diese Stund pfleg ich mit Gott zu ringen. Drum werde ich ihn im Garten jetzt besingen. Oh, dieser Schuft! Nun ist er fort. Ich hoffe, er meidet künftig diesen Ort. Und wie er vor mir stand mit frommer Miene, da kommen ja Elmir, Marianne und Dorine. Stehen Sie, mein Herr, doch unserem Fräulein bei. Wie kann man nur das arme Kind so quälen? Ihr Vater will sie heute noch vermählen. Darüber bricht ihr fast das Herz in zwei. Wir wollen sehen, ob mein Gemahl mit Macht und List nicht von der tollen Heirat abzubringen ist. Da kommt er schon. Du wirst dich freuen, mein liebes Kind. Hier habe ich den Vertrag. Was das bedeutet, kannst du dir wohl denken. Bei allem, lieber Vater, was vermag ihr gutes Herz zu rühren und zu lenken, beschwöre ich Sie, nur dieses eine Mal auf ihre Vaterrechte zu verzichten. Soll ich entsprechend meinen Kindespflichten nicht schon dem anderen angehören, dem dieses Herz in treuer Lieb ergeben, dann fesseln Sie, ich flehe Sie kniend an, mich wenigstens doch nicht an einen Mann, der mir ein Abscheu ist. Nur keine falsche Schwäche, werd nicht weich. Ich sage nichts dazu, dass Sie ihn lieben. Vermachen Sie ihm all Ihr Hab und Gut, und wenn es nicht genügt, auch das, was mein, ich überlasse es ihm mit leichtem Mut. Nur schließen Sie mich selbst nicht darin ein. Vater, verzeihen Sie mir. Ich bin gesonnen, im Kloster meinen Kummer zu begraben. Ja, ja, das sind mir just die rechten Nonnen, die einen jungen Mann im Kopfe haben. Steh auf. Liebst du den nicht, der dir beschieden, erhält die Ehe eine höhere Weihung. Sie wird dadurch zu einer Art Kasteiung. Und jetzt, mein liebes Kind, lass mich zufrieden. Doch was? Du kümmerst dich um deine Sachen und redest uns mit keiner Silbe drein. Herr Schwager, darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Ich schätze Ihren Rat ganz ungemein. Er zeigt mir Ihren Geist im hellsten Lichte. Noch Sie erlauben, dass ich drauf verzichte. Was soll der Mensch zu solcher Blindheit sagen? Hier bleibt mir der Verstand vor Staunen stehen. Du bist behext? Nach allem, was geschehen, so jede Warnung in den Wind zu schlagen. Lass nur, ich weiß, wohin das alles zielt. Du willst nur den missratenen Schlingel decken und seinen unverschämten Streich verstecken, den er vorhin dem frommen Mann gespielt. Du warst zu sanft. Da kann ich dir nicht glauben. Es hätte dich ganz anders aufgebracht. Muss eine Frau denn Pech und Schwefel schnauben, wenn man ihr einen Liebesantrag macht? Nach meiner Meinung ist in allen Fällen genauso gut ein ruhiges, kaltes Nein. Ich weiß Bescheid. Du redest mir nichts ein. So viel Verbohrtheit ist mir unverständlich. Wie aber, sprich, wie würdest du dich stellen, wenn ich dir einmal zeigte, dass du irrst? Mir zeigtest? Ja. Verrückt. Und dass du schändlich von deinem frommen Freund genasführt wirst? Geschwätz. Nein, so ein Mann. Antworte mir. Dass du uns glaubst, verlange ich nicht von dir. Doch sähst und hörtest du es selbst mit an, wie er versucht, mit mir dich zu betrügen. Was sagtest du zu deinem Heiligen dann? Ich würde sagen, gar nichts würde ich sagen. Es ist unmöglich. Du siehst ihn dort im Garten schleichen, in seinen scheußlichen Gewändern. Ich werde zu ihm gehen und du kommst mit. Doch dämpfe anfangs deinen Schritt. Welch Glück, Madame, dass wir uns wiederfinden. Der Himmel hat erhört mein Flehen. Ich wollte Sie sprechen unter diesen Linden, wo Amors blaue Lüftchen weht. Und eine solche Szene wie vorhin soll uns zum zweiten Male nicht verdrießen. Sie sahen, wie ich mich mühte, die Erregung zu dämpfen, und sie hörten meine Bitten. Mir fehlte nur die rechte Überlegung, sonst hätte ich einfach alles abgestritten. Doch gerade das, erfuhr ich dann erfreut, bringt uns nur sicherer unserem Ziel entgegen. Ihr Ansehen hat das Sturmgewölk zerstreut, und nie mehr kann mein Gatte Argwohn hegen. Denn um erst recht die Lästerer zu erhitzen, verlangt er, dass wir stets beisammen seien. Da darf ich ohne Sorge jetzt allein mit Ihnen hier im Garten sitzen und endlich in mein Herz Sie blicken lassen, das nur zu schnell durch Sie ins Wanken kam. Was Sie da sagen, kann ich noch nicht fassen. Ganz anders klang Ihr Ton vorhin, Madame. Ach, wenn ein schwaches Nein Sie schon erbittert, sind über Frauen Sie wahrlich schlecht belehrt. Sie wissen nicht, was unser Herz durchzittert und was es meint, wenn es so matzig wird. Ich lasse jetzt alle Sittsamkeit vermissen, nun, da wir sicher sind vor einem Dritten. Was hat mich zu der Forderung wohl getrieben? Es hatte nichts Geringeres zu besagen, als dass ich selbst so kühn war, Sie zu lieben. Madame, all dies zu hören aus geliebtem Munde lässt jauchzen mich bei dieser Kunde. Doch irgendein Gefühl schreckt mich zurück. Ich sag es frei, in meiner Brust erheben sich leise Zweifel noch an meinem Glück. Wie wenn das Ganze eine Kriegslist wäre, um mich von dieser Heirat loszureißen? Nein, nein, mein Herz kann kein Vertrauen fassen, sofern Sie mich die Gunst, die Sie verheißen, nicht zum Beweis gleich einmal kosten lassen und so in mir die Zuversicht begründen, dass es auch Wahrheit ist, was Sie mir künden. Verstehe ich recht? Sie wollen so im Flug, gleich hier am Platz der Liebe höchsten Preis? Mir wurde schon bei dem Geständnis heiß, doch Ihnen ist dies Opfer nicht genug? Erst wenn man ganz erhält, was man begehrt, ist man bereit, sein Misstrauen aufzugeben. Ich bin für Ihre Güte zu gering. An meinen Sieg werde ich nicht eher glauben, als bis ich greifbar den Beweis empfing. Oh Gott, ist Ihre Liebe ein Tyrann! Ich bin verwirrt wie nie in meinem Leben. Sie maß sich stürmisch gleich die Herrschaft an und ohne weiteres soll man sich ergeben. Missbrauchen Sie doch nicht die Schwäche derer, die, ach, das Unglück haben, Sie zu lieben. Wenn ich willkommen bin als Ihr Verehrer, Warum, Madame, die Sache dann verschieben? Wird unsere Sünde nicht den Himmel kränken, den Sie doch immer auf den Lippen tragen? Macht Ihnen nur der Himmel solch Bedenken? Ach, dieses Hindernis entferne ich schon. Deswegen können Sie es ruhig wagen. Und das Gericht, mit dem die Priester drohen? Ich kenne die Kunst, die solche Furcht zerstreut. All Ihre Skrupel bringe ich bald zum Weichen. Sehr viel ist Sünde, was das Herz erfreut. Doch kann man mit dem Himmel sich vergleichen? Ich werde Sie die feinen Schliche lehren, doch müssen Sie mir immer folgsam sein. Erfüllen Sie jetzt endlich mein Begehren. Ich stehe sehr gern für diese Sünde ein. Sie husten stark. Das halte ich nicht mehr aus. Belieben Sie vielleicht ein Stück Lakritz? Nein, nein. Das Übel scheint sehr tief zu sitzen. Da treibt Lakritzensaft es nicht heraus. Dann ist es schlimm. Sie ahnen gar nicht, wie. Von den Bedenken kann ich Sie befreien. Dass ich verschwiegen bin, das wissen Sie. Zur Sünde macht die Tat der Lärm, allein der draus entsteht, wird sie der Welt verkündigt. Es sündigt also nicht, wer heimlich sündigt. Der Mensch ist ja ein wahres Ungeheuer. Das überlebe ich nicht. Mich trifft der Schlag. Ich sehe, mein Herr, es bleibt mir keine Wahl, als allen Ihren Wünschen mich zu fügen. Wenn dieses Zugeständnis sündhaft ist, trägt der die Schuld, der mich dazu getrieben. Mir kann es niemand in die Schuhe schieben. Madame, ich nehme es ja auf mich, mit List. Erst prüfen Sie, ehe Sie ins Glück mich führen, ob wir allein sind und nicht etwa meinen Gatten sehen. Mein Gott, was kümmern Sie sich denn um den? Ein Kind kann den doch an der Nase führen. Nie hat die Hölle Böseres ausgespielt. Und wenn? Ich spiele nicht gerne mit dem Feuer. Gehen Sie und tun Sie bitte, was ich sage. Nein. Meinem Glück steht nichts im Weg, Madame. Wir sind ganz ungestört. Geliebte Frau, Sie sind... Nur sachte! Ihre Liebe macht Sie blind. Der Herr neigt sehr zu weltlichem Vergnügen. Die Tochter will er freien, mein Weib verführen. Erst dachte ich mir, Sie prüfen nur die Frau und sprechen bald in einem anderen Ton. Jetzt kenne ich Ihre Absicht ganz genau. Und der Versuch allein genügt mir schon. Ich habe alles das nicht gern getan. Doch leider sah ich mich dazu gezwungen. Sie nehmen an, ach, schonen Sie die Lungen. Verschwinden sang- und klanglos Sie vom Plan. Ich wollte... Das verfängt nicht mehr bei mir. Nein! Gehen Sie augenblicklich aus dem Haus. Was maßen Sie sich an? Gehen Sie hinaus! Das Ganze hier ist mein! Jawohl, ich kann's beweisen. Ihr werdet sehen, dass ihr vergebens hier Streit mit mir sucht, um mich so abzuspeisen. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer und bete dort wie immer. Ach, mir ist nicht zum Lachen. Wieso? War das ein übereilter Schritt? Wie konnte ich ihm nur diese Schenkung machen? Was, eine Schenkung? Das ist nun zu spät. Doch etwas anderes peinigt mich noch schlimmer. Was denn? Nachher. Jetzt muss ich auf sein Zimmer und sehen, ob da noch die Kassette steht. Wo wollen Sie denn hin? Ja, was weiß ich. Das Beste wäre, man überlegte sich, wie man aus der Verlegenheit sie rette. Ach, Schwager, alles andere nehme ich hin. Wäre nur nicht diese schreckliche Kassette. Was ist denn da Geheimnisvolles drin? Das Kästchen wurde mir zu treuen Händen von meinem Freunde Arga übergeben. Er sagte, als er flüchten musste, nur, es hänge sein Besitz, sogar sein Leben an den Papieren, die sich drin befänden. Wie kam es, dass Tartüffe davon erfuhr? Ich konnte die Gewissensangst nicht bändigen. Darum vertraute ich mich dem Schurken an. Und er bewog mich durch sein Reden dann, ihm lieber die Kassette auszuhändigen. Es war ein Leichtsinn, so dem fremden Mann zu trauen und ihm zudem ihr Haus zu überschreiben. Er hat sie in der Hand und ohne Frage kann er sie mühelos in die Enge treiben. Mich, der ich ihn als Bettler aufgenommen. Nein, ich kenne jetzt genug die Frommen und will sie künftig wie die Pest vermeiden und schlimmer als ein Teufel für sie sein. Dass sie so sehr an Übertreibung leiden. Sie halten nie die rechte Mitte ein. Jetzt. Da Sie Ihren Irrtum eingesehen und endlich aus des Schwindlers Bann erwachen, jetzt wollen Sie, den Fehler gutzumachen, dafür noch einen größeren begehen und alle frommen Leute durch die Bank mit diesem Kerl auf eine Stufe stellen. Nur weil es einem frechen Schuft gelang, durch übertriebenes Frommtun Sie zu prellen. Der Lumpe droht Sie, Vater! Ist das wahr? Und all das Gute, das ihm hier beschieden, vergisst er. Ja, der Schurke wagt sogar noch Waffen gegen Sie daraus zu schmieden? Ach ja, mein Sohn, mein Schmerz ist ohnegleichen. Ich schneide dem Hunde beide Ohren ab. Sie dürfen nicht vor seiner Frechheit weichen. Ich mach sie frei, ich brech ihm alle Knochen und in die Hölle schicke ich ihn hinab. Das heißt so recht als junger Mensch gesprochen. Doch dämpfen Sie die Wut, die Sie erregt. Wir sind in einem Staat und einer Zeit, wo die Gewalttat üble Früchte trägt. Ich weiß nicht, was ich machen soll vor Wut. Ach, da kommt mein treues Weib. Elmir, das ist gut. Vielleicht kannst du mir helfen, meine Liebe. Vielleicht auch du, du keckes Maul, Dorine. Hätte ich gewusst, dass alles dieses Ende nähme. Weint ihm nicht nach, nur eine Träne. Wir müssen es mit List versuchen, das Unglück jetzt hinwegzutuschen. Der Meinung bin ich auch. Warum die Zeit verschwenden? Wir wollen lieber schnell auf Mittel sinnen, die Drohung dieses Schurken abzuwenden. So glauben Sie, der Kerl macht seine Drohung wahr? Ach, niemals wird er den Prozess gewinnen. Sein Undank ist doch allzu offenbar. Vertrauen Sie nicht darauf, denn er hat Waffen, durch die er Ihnen überlegen ist. Mit Schwächern schon macht oft die Hinterlist dem armen Gegner fürchterlich zu schaffen. Ich sage es noch einmal, es war nicht klug, stark wie er ist, ihn so in Wut zu bringen. Gewiss. Doch bei dem schändlichen Betrug konnte ich den Groll ganz einfach nicht bezwingen. Wenn ihr nur irgendwelche Mittel wüsstet, ihn zu versöhnen, Schwager, sonst sind sie verloren. Nie hätte ich diesen Streit heraufbeschworen, hätte ich geahnt, dass er so gut gerüstet. Wer mag das sein? Mein Herr, der Himmel möge Sie begnaden. Er schütze Sie vor jedem Leid und Schaden. Die freundliche Begrüßung macht mir Mut. Sie scheint den besten Willen zu bekunden. Ich fühle mich längst schon diesem Haus verbunden. Ihr seliger Vater kannte mich sehr gut. Mein Herr, ich muss beschämt gestehen, dass mir Ihr Name entfallen ist. Entschuldigen Sie. Ich heiße Freundlich, aus der Normandie. Ich bin hier in Paris Gerichtsvollzieher und darf mit Gott nun schon seit vielen Jahren auf diesem Posten meinem König dienen. Da bin ich jetzt so frei und komme zu Ihnen, damit Sie den Gerichtsbeschluss erfahren. Was? Sie sind hier? Warum denn gleich so scharf? Nur ein Vollstreckungsurteil, weiter nichts. Sie haben laut Verfügung des Gerichts samt Ihren Möbeln dieses Haus zu räumen. Ich soll hier fort? Ja, wenn ich bitten darf. Dies Haus gehört, wie Ihnen ja bekannt, durch einen Schenkungsakt Tartüffe zu Erb und Eigen. Was Sie besessen, ist ihm zugewandt. Die Frechheit dieses Kerls ist nicht zu glauben. Mein Herr, mit Ihnen unterhandle ich nicht, nur mit jenem, der klug und gottergeben. Ja, aber... Oh, ich weiß. Selbst eine Million könnt Ihre Scheu vor dem Gesetz nicht mindern. Sie werden also eine Amtsperson an der Erfüllung ihrer Pflicht nicht hindern. Herr Amtsperson, es käme Ihr schwarzer Rock leicht in Berührung dann mit meinem Stock. Ihr Sohn muss schweigen oder hier verschwinden. Herrn Freundlich kann ich gar nicht mehr so freundlich finden. Ich habe ein Herz für alle wackeren Leute. Und wenn ich das Geschäft hier übernommen, so in der Zuversicht, dass Sie das freute... Es sollte nicht ein X-Beliebiger kommen, der hier gewaltet hätte, streng und kühl, anstatt wie ich, mit Takt und Zartgefühl. Wie? Menschen so aus ihrem Haus zu jagen, ist Takt und Zartgefühl? Sie haben Zeit, denn die Vollziehung der Gerechtigkeit will ich, mein Herr, bis morgen früh vertagen. Ich werde Sie nur wollen bis ganz still und ruhig, bitte. Nachts mit 10 Leuten hier im Hause sein und vor dem Schlafengehen, das ist zur Sitte, da händigen Sie mir wohl die Schlüssel ein. Mit Sorgfalt werde ich Ihren Schlaf bewachen. Sie sollen wie im Paradiese ruhen. Doch wird es Tag, dann haben Sie zu tun, dann müssen Sie hinaus mit allen Sachen. Aus starken Männern wählte ich meine Schar, damit sie Ihnen tragen helfen könne. Mehr lässt sich doch, weiß Gott, nicht tun, nicht wahr? Ich sage es Ihnen, Schwager, im Vertrauen. Und wenn ich auch fast alles heute verlor, ich gäbe doch gleich 100 Louisdor für das Vergnügen, dem aufs Maul zu hauen. Still, nichts verderben. Oh, dürfte ich an ihn gehen. Ich kann die Wut kaum länger unterdrücken. Herr Freundlich, Ihrem schönen breiten Rücken wird eine Prügeltracht ganz reizend stehen. Vielleicht, mein Kindchen, büßen Sie noch schwer für jedes Wort. Man sperrt auch Frauen ein. Ach, bitte geben Sie das Urteil her und lassen Sie uns freundlichst dann allein. Auf Wiedersehen. Schütz Sie des Himmels Hand. Erschlage dich und den, der dich gesandt. Sie dürfen, gnädiger Herr, den Mann nicht schelten. Erkennen Sie denn nicht den frommen Plan? Aus Nächstenliebe hat er es getan. Reichtum verdirbt die Menschen gar nicht selten. Da opfert er sich auf, dies Hindernis aus ihrem Weg zum Himmel zu entfernen. Halt deinen Mund, wirst du das niemals lernen? Wir müssen überlegen. Ja, gewiss. Stell vor Gericht des Heuchlers Undank fest, durch den die Gründe zu der Schenkung schwinden. Man wird den Treubruch so abscheulich finden, dass man ihn nicht noch dran verdienen lässt. Mein Herr, ich komme mit einer schlimmen Kunde. Es ist die Angst um Sie, was mich bestimmt. Ein Freund brach mir zuliebe heute die Schweigepflicht, die ihm die Staatsgeschäfte auferlegen, und gab von einem Vorfall mir Bericht, der Sie zu fliehen zwingt auf den schnellsten Wegen. Der Schuft, den Sie zu Ihrem Freund gemacht, klagt Sie beim König an als Missetäter. Ein wichtiges Kästchen hat er ihm gebracht. Es stammt von einem flüchtigen Hochverräter und sehr belastend ist, was es enthält. Der Haftbefehl ist schon ausgestellt. Tartüff soll die Vollstreckung überwachen und den, der Sie verhaften, kommt begleiten. Der Schurke möchte Sie unschädlich machen, bevor Sie Ihre Schenkung ihm bestreiten. Der Mensch ist eine Bestie, ich sehe es ein. Das kleinste Zögern kann verderblich sein. Ich habe meinen Wagen vor dem Tor, auch bringe ich Ihnen 1000 Louisdor. Schnell, schnell! Ich kenne einen sicheren Ort, dahin begleite ich Sie. Nun schleunigst fort! Mein lieber Sohn Valère, Sie sammeln glühende Kohlen auf meinem Haupt. Zum Dank ist jetzt nicht Zeit. Doch schenkt mir Gott wohl die Gelegenheit, ihn einst in besserer Stunde nachzuholen. Lebt wohl. Und ich beschwöre euch hoch und heilig... Schnell, Schwager. Alles andere regeln wir. Nur immer sagt mein Herr, warum so eilig? Sie kommen früh genug in Ihr Quartier. Der König schickt uns her, Sie zu verhaften. Verräter, du! Ich nahm schon viel in Kauf. Doch diese letzte deiner Machenschaften setzt aller Schändlichkeit die Krone auf. Beschimpfen Sie mich nur, das rührt mich nicht. Ich musste oft schon für den Himmel leiden. Wahrhaftig, dieser Herr ist sehr bescheiden. Unverschämt, der Kerl vom Himmel spricht. Sie alle bringen mich nicht aus der Ruhe. Es ist nur meine Pflicht, was ich hier tue. Mein Herr, das Amt, zu dem man Sie verwendet, trägt Ihnen wahrlich große Ehre ein. Gewiss, wie könnte es denn auch anders sein? Geht es doch aus vom König, der mich sendet. Du Undankbarer! Hast du ganz vergessen, dass ich dich aus dem Staube zog, du Wicht? Sie haben mir geholfen, ja. Indessen der Dienst am König ist die erste Pflicht. Und diese heilige Pflicht erstickte mir, was je an Dankbarkeit vorhanden war. Wenn's nötig wäre, opferte ich ihr Freund, Eltern, Gattin, ja, mich selbst sogar. Elender Heuchler! Oh, wie schlau der weiß, in alles, was uns heilig, sich zu hüllen. Nun gut, doch brennt der Eifer sie so heiß, die Pflicht, wie Sie jetzt sagen, zu erfüllen. Wie kommt's, dass Ihr Gewissen erst geschlagen, als dieser Sie bei seiner Gattin fand? Dass Sie sich an den König erst gewandt, als ihn die Ehre zwang, Sie fortzujagen? Mein Offizier, hier wurde schon zu viel geschwätzt. Vollziehen Sie den Befehl des Königs jetzt. Sie haben recht. Es dauert schon zu lange. Es wird höchste Zeit, dass es ein Ende nimmt. Marsch! Folgen Sie mir also zu dem Gange in das Gefängnis, das für Sie bestimmt. Wer? Ich? Ja, Sie. Gefängnis? Und weswegen? Nicht Ihnen habe ich Rechnung abzulegen. Mein Herr Orgon, erholen Sie sich von dem Schrecken und fürchten Sie nicht länger den Verräter. Wir konnten einen Mann in ihm entdecken, der längst gesucht als Agamissetäter. Was dieser Bursche auf dem Kerbholz hat, das würde ein paar dicke Bände füllen. Der König gab zum Schein der Klage statt. Es sollte sich der Schurken schwarze Seele bis auf den allertiefsten Grund enthüllen. In Königs Namen gebe ich die Papiere, die der erschlich, zurück in ihre Hand. Zerrissen ist das Blatt, auf dem das Ihre durch Schenkung diesem Gauner zugewandt. Sie haben freilich Ihre Pflicht verletzt, da die Kassette Sie versteckt gehalten. Der König aber, der Sie kennt und schätzt, verzeiht es Ihnen und lässt Gnade warten. Ach, Gott sei Dank! Ich kriege wieder Luft! Welch Glück! Wer hätte das gehofft? Du Schuft, jetzt hast du deine Strafe. Schwager, nein. Das ist nicht würdig. Lassen Sie ihn ziehen. Ein schreckliches Geschick erwartet ihn. Vergrößern wir doch nicht noch seine Pein. Ja, kümmern wir uns jetzt um ihn nicht mehr. Ich gehe zum König, um ihm Dank zu sagen. Dann soll für unseren treuen Freund Valère und meine Tochter die lang ersehnte, frohe Stunde schlagen.